Wenn wir als Spezies schon unzählige Male die Erfahrung machten, dass wir besser auf die Kassandras unter uns gehört hätten, und zwar so oft, dass wir diesen Figuren tragende Nebenrollen in unseren Mythen geben, wieso ziehen wir nicht die richtigen Lehren daraus? Eine so kurze wie ernüchternde Antwort, weil noch mächtigere Erzählungen und Programmierungen in uns gegen die Kassandras arbeiten. Wir haben sie in den ersten Kapiteln kennengelernt, innere Erzähler und Tribalismus und Wahrnehmungsfehler, die uns einst die passenden Geschichten lieferten, um in einer nomadischen, vormodernen Gesellschaftsform zu überleben. Die sich aber heute in postmodernen Kollektiven von Millionen Individuen rund um den Globus fatal gegen uns wenden. Und eine davon hat mit Marshmallows zu tun. Das Trolley-Problem zwischen Gegenwart und Zukunft. Stellen Sie sich ein Kind im Alter von 4 Jahren vor, das man vor eine einfache Wahl stellt. Es kann entweder einen Marshmallow sofort haben oder, wenn es sich noch ein wenig beherrscht, 2 Marshmallows später. Für Letzteres muss es nur 15 Minuten still an einem Tisch sitzen, auf dem die beiden süßen Belohnungen warten, heimlich beobachtet von einer Kamera. Was werden wohl die meisten Kinder tun? Psychologen der Universität Stanford führten Anfang der 1970er Jahre mehrere solcher Experimente durch. Man erwartete, dass die Kinder in Aussicht auf die höhere Belohnung die Wartezeit relativ gut ertragen können. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Die Frustration darüber, nicht sofort zugreifen zu dürfen, schien die Kinder geradezu zu quälen. Ihr Kampf gegen die Versuchung führte zu allerlei Übersprungshandlungen, Grimassen, wilde Gesten, Singen und sogar dem Versuch einzuschlafen, was einem Teilnehmer auch gelang. Die Forscherinnen kamen zu dem Ergebnis, dass wir eine gegenwärtige Belohnung gegenüber jeder zukünftigen emotional um ein Vielfaches höher bewerten. Und dass Geduld uns umso schwerer fällt, je klarer wir die Belohnung vor Augen haben.